Manchmal geh ich meine Straße ohne Blick. Manchmal wünsch ich mir mein Schaukelpferd zurück. Manchmal bin ich ohne Raste. Manchmal schließ ich alle Türen nach mir zu. Manchmal ist mir kalt und manchmal heiß. Manchmal weiß ich nicht mehr, was ich weiß. Manchmal bin ich schon am Morgenbild und dann such ich Trost in einem Lied. Über sieben Brücken muss ich gehen. Siebenmal bist du die Asche sein, aber einmal auf der Himmelsschrein. Manchmal scheint die Uhr des Lebens still zu stehen. Manchmal scheint man immer nur im Kreis zu gehen. Manchmal ist man wie vom Faulenkrug. Manchmal sitzt man still auf einer Bank. Manchmal kann man der ganzen Welt. Manchmal meint man, dass der Glücksstern fällt. Manchmal nimmt man, wo man lieber liebt. Und manchmal heißt man das, was man so liebt. Immer sie.